ARD. Herzlich willkommen zur 9. Folge der Original-Krimiserie Dickie Dick Dickens mit dem Titel Von bleiernen Kugeln einen Kranz. Schön, dass Sie dabei sind. Dickie Dick Dickens hatte in den 50er Jahren noch keine Fernsehkonkurrenz und das Interesse der Presse an meinen Eltern war groß. Ein Ehepaar schreibt gemeinsam Kriminalhörspiele. Wie geht denn das? War die immer gestellte Frage. Die Home-Stories waren ein großes Vergnügen und wir hatten alle unsere Show gelernt. Eine altmodische Schreibmaschine stand immer bereit, obwohl meine Eltern ihre Manuskripte mit der Hand schrieben. Nicht fehlen durfte auch der überquellende Aschenbecher und das halbvolle Whiskyglas. Mein Vater stellte sich zur Freude der Fotografen auch mal mit einer Axt in der Hand neben meine Mutter und ich spielte das Kind, das entsetzt unter dem Tisch sitzt. Doch hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem erfolgreichsten aller Missetäter, aller Zeiten, aller Nationen. Dickie Dick Dickens, dem Wolkenstürmer unter den Verbrechern. Dickie Dick Dickens, dem Manne, von dem man spricht. Ja, auf solche und ähnliche Weise spricht man von ihm in ganz Amerika. Man spricht übrigens in verschiedenen Sprachen über ihn. Hier zum Beispiel eine Gruppe von Franzosen. Doch auch in einem so fernöstlichen Lande wie China ist sein Name in aller Munde. So viel nur über die weltweite Bedeutung, die diesem Bahnbrecher des modernen Banditentums zukommt. Schon nach einem knappen halben Jahr intensiver Tätigkeit war es dem bescheidenen, stillen Jungen aus Connecticut gelungen, sich die Schlagzeilen der Sensationspresse zu sichern. In dem gleichen halben Jahr hatte er wie ein Hornissenschwarm in die Eiterbeule des Chicagoer Verbrechertums hineingestochen, hatte das in ruhigem Gleichmaß dahinfließende Leben der Chicagoer Unterwelt in Panik versetzt. Mit einem seiner meisterhaften diplomatischen Schachzüge war es ihm gelungen, eine ganze Verbrecherbande mit Mann und Maus hinter die Gitterstäbe des Chicagoer Stadtgefängnisses zu bringen. Es war dies die Organisation des damals einflussreichsten Mannes der amerikanischen Unterwelt, Jim Cooper. In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt. Ein Schurke aus Fleisch und Blut, der es nicht gewohnt war, für seine Missetaten zu büßen. Daher ist es psychologisch auch durchaus verständlich, dass er, mit seinem Schicksal hadernd, des Öfteren in Wut geriet. Höllteufel, Bombenkanonenelement! Das war die Wut von Jim Cooper. Doch auch andere Kreise sollten das Wirken von Dickie Dick Dickens zu spüren bekommen. So zum Beispiel eine zweite Verbrecherbande aus dem Nordwesten der Stadt und eine Einsatzgruppe der Chicagoer Schutzpolizei unter Führung von Kriminalkommissar Hillbilly. Beide Parteien, die Gangster und die Polizisten, waren in die leerstehende, oder genauer fast leerstehende, Villa von Jim Cooper eingedrungen, um dort der Geschäftspapiere des verhafteten Unterweltsfürsten habhaft zu werden. Da sie dies gleichzeitig taten, ergaben sich daraus einige kleine Streitigkeiten. Das waren die kleinen Streitigkeiten. Sie endeten erst mit der völligen Kampfunfähigkeit sämtlicher Beteiligten. Oder genauer, fast sämtlicher Beteiligten. Denn auch Dickie Dick Dickens war mit von der Partie. Während sich Gangster und Polizisten gegenseitig aufrieben, entdeckte Dickie, der sich mit seiner Braut Effie Marconi in die Speisekammer zurückgezogen hatte, im Zuckerpott des Hausherrn die vielgesuchten Geschäftsunterlagen. Und während Dickens und Effie dann unterwegs zum trauten Heim waren, unterhielten sich dort sein väterlicher Freund Opa Crackle und die Pensionsvermieterin Mami Tobo Dutch über die Bedeutung dieses waghalsigen Unternehmens. Blödsinn, sag ich, da geht er los bei Nacht und Nebel, um Geschäftspapiere zu klauen. Was hat er schon davon? Damit bringt er sich nur um Hals und Kragen, der Mann. Wenn Jim Cooper das erfährt... Aber meine beste Jim Cooper sitzt im Gefängnis. Ja, erstens kommt er über kurz oder lang wieder heraus. Ja. Und zweitens laufen bestimmt noch ein paar seiner Totschläger in Chicago herum. Ja, das weiß ich ganz genau, ich kenne doch seine Organisation. 88 Figuren haben sie verhaftet. Aber es gehören viel mehr zu seiner Bande. Viel mehr? Na klar, mindestens noch 50. So viel? Na ja, sind keine Festangestellten, sondern freie Mitarbeiter. Freie Mitarbeiter? Na, arme Würstchen, die ab und zu mal was zu tun bekommen. Ja, kenn ich. Eben, Sie wissen ja, wie das ist. Aber einer von denen wird Dickens zur Strecke bringen. Jawohl, im Auftrag von Jim Cooper. Und keiner wird wissen, woher der Schuss kommt. Ich weiß doch, wie man sowas macht, haben wir doch schon x-mal erlebt. Tja, und dann ist Dickens gewesen. Und es wäre doch so schade um ihn. Ein netter junger Mann, gut erzogen, sympathisch und so großzügig. Nein, der geizt nicht mit dem Geld. Auch wenn er mir genau genommen noch 5000 Dollar schuldet, die er mir versprochen hat, weil ich ihm mal gefällig war. Also das Geld kriegen Sie schon, Mami Togodetsch. Darauf können Sie sich verlassen. Und 140 Dollar für die Miete. Jawohl. Und normalerweise müsste er sogar für den ganzen Monat im Voraus bezahlen. Der brennt ihn nicht durch, meine Beste. Nein, nein. Mein kleiner Dick ist ein Goldjunge. Auf ja, den lasse ich weiß, nichts kommen. Ich weiß. Kennen ja schon, da hat er sich noch in die Hosen gemacht. Aber ehrlich, Mami Togodetsch, und immer korrekt. Na, was nützt mir seine ganze Korrektheit, wenn man mir totschlägt? Dann gucke ich in die Röhre, dann ist mein Geld flöten. Na nicht, dass es mir auf die lumpigen 5.140 Dollar ankäme. Und für heute Nacht kommen ja schon wieder 35 Dollar dazu. Und unser Eins muss ja auch leben. Na nein, ich bin ja nicht raffgierig. Ich nicht, da können Sie fragen, wen Sie wollen. Ich mache mir nur Sorgen, ist doch ein Risiko. In Jim Coopers Haus eindringen. Und schließlich, was will er mit den Geschäftspapieren? Was kann er damit anfangen? Nun mal nicht so stürmisch, meine Beste. Sie fallen sich ja selbst dauernd in die Rede. Ja. Also, was will der Junge wohl mit den Geschäftspapieren? Sag ich ja. Der ist gewitzt, sag ich Ihnen. Was kann er denn mit den Geschäftspapierchen wollen? Na, was denn? Warten Sie mal ab. Werkspionage, jawohl. Jim Coopers Geschäftspapiere in Dickies Hand sind ein Torpedo, meine Beste. Torpedo? Ja, damit torpediert er die ganze Unterwelt von Chicago. Ja, wenn der Junge die Geschäftsunterlagen hat, dann weiß er doch, wer für Jim Cooper gearbeitet hat. Ne? Ach. Welcher ehrbare Geschäftsmann sein Diebesgut verscheuert? Welcher angesehene Beamte von ihm bestochen wird? Oh, und die kann er jetzt erpressen. Ja. Prima, dann kriegt er Geld. Nein. Nicht? Ja, kennen Sie meinen Dickie nicht. Nein, nein, nein, meine Teuerste. Erpressen tut der nicht. Das hat der Junge nicht nötig. Ja, aber nein. Der macht sie sich gefügig, verstehen Sie? Ach. Er macht sie Jim Cooper abspenstig. Ah. Mein dicker Junge weiß, was er tut. Der torpediert ganz Chicago. Ui, bumm. Ui, bumm. Ui, bumm. Ui. Nanu! Oh. Was ist denn hier los? Effi, die beiden haben tollwütiger Kater gebissen. Dicky, mein Jungchen, da bist du ja. Und nichts ist dir passiert. Sehen Sie, Mami Tomodatsch, nichts ist ihm passiert. Er ist heil und gesund. Und Effi ist auch wieder da. Guten Morgen. Na also, ich wusste ja, ich kriege mein Geld. Jawohl, wir sind wieder da. Du hast ja heute wieder mal eine umwerfende Beobachtungsgabe, Opa Kreckel. Und hast du die Geschäftspapiere? Aber Opa, das müsstest du eigentlich wissen, was ich haben will. Das kriegst du. Sieh mal mit dem Deutsch. Er hat die Papiere. Er hat die Papiere und ich krieg mein Geld. Sie spricht immer noch vom Geld. Ist denn nicht ein Teufelskerlchen? Und jetzt geht's los. Jetzt wird Chicago torpediert. Ui, bumm. Zunächst nahm Dickie Dick Dickens eines der vornehmsten Juweliergeschäfte Chicagos ins Fadenkreuz. Der Name dieses Juweliers, Josua Benedict Streubenguss, war des Öfteren in Jim Coopers Papieren erwähnt. So stand er an erster Stelle auf einer Liste von 16 Juwelieren, die offenbar alle irgendwelche Hehlergeschäfte für Jim Cooper durchgeführt hatten. Als Dicky Dick Dickens allerdings am nächsten Tage kurz vor Ladenschluss das Geschäft dieses Mr. Sträubenguss betrat, kamen ihm leichte Zweifel an dieser seiner Annahme. Donnerwetter. Das sieht ja aus, als ob hier sämtliche Königsgeschlechter Europas ein- und ausgingen. Das soll ein Hehler sein? Ich glaube, mein Jüngchen, hier haben wir uns in der Adresse geirrt. Ruhig, Opa. Da kommt schon jemand. Bitte sehr, meine Herren, was darf ich Ihnen zeigen? Sehen Sie Mr. Sträubenguss? Zu Diensten. Mhm. Joshua Benedikt Sträubenguss. Jawohl, mein Herr, das bin ich. Ich hätte ganz gern ein paar Worte mit Ihnen gewechselt, Mr. Joshua. Selbstverständlich, mein Herr. Worum handelt es sich bitte? Nicht hier. Ganz wie Sie wünschen. Wir können natürlich auch in mein Comptoir gehen. Ja, das ist wunderbar. Dann gehen wir in Ihr Comptoir. Bitte einen Augenblick nur. Jean? Mr. Sträubenguss? Ich begebe mich mit den Herren eine Weile in mein Comptoir, wenn Sie bitte nicht versäumen wollen, pünktlich die Tür abzuschließen. Selbstverständlich, Mr. Sträubenguss. Danke. So, bitte, meine Herren. Ja. Möchten Sie bitte Platz nehmen? Danke, ja? Danke sehr, liebes Wissen. Ja. Und womit kann ich Ihnen dienen? Ja, ich möchte Ihnen ein paar Schmuckstücke zum Kauf anbieten. Ach so. Ja. Wenngleich die Geschäftslage für getragenen Schmuck zurzeit nicht sehr günstig ist, ich denke, ich sollte das gleich vorweg sagen. Und wenngleich ich an sich derartige Geschäfte nur sehr selten durchführe, eigentlich nur aus Gefälligkeit alten Kunden gegenüber, bin ich gerne bereit, die Stücke einmal anzusehen. Unverbindlich natürlich, denn aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich... Ist gut. Sie haben einen großen Fehler, Mr. Sträubenguss. Sie reden zu viel. Also mach den Koffer auf, Opa. Zeig ihm, was wir haben. Ja, gerne, mein Junge. Sie haben selten etwas so Schönes gesehen, Mr. Sträubenguss. Sie werden staunen. Staunen werden Sie. So, bitte. Donnerwetter. Ja, das ist allerdings... Habe ich nicht gesagt, dass Sie staunen werden? Alter Familienschmuck, nicht wahr? Ja, stimmt. Ja. Allerdings nicht von meiner Familie. Nein? Nein, von der Familie Chine. Die Waffenfabrik? Ja, von Chine, Planks und Soundbrook. Unter diesen Umständen müssten Sie natürlich eine Vollmacht vorlegen. Ich fürchte nur, Mrs. Chine wird mir diese Vollmacht nicht ausstellen. Ja, aber mein Herr, wie soll ich dann wissen, dass Sie autorisiert sind, den Schmuck zu veräußern? Ja, wer behauptet denn, dass ich dazu autorisiert bin? Ich habe den Schmuck. Und Sie sollen ihn einen Mann bringen. Das ist ein ganz klares Geschäft, kapiert? Ja, wollen Sie damit etwa andeuten, mein Herr, dass dieser Schmuck auf unrechtmäßige Weise in Ihren Besitz geraten ist? Der Schmuck ist geklaut, falls Sie das wissen wollen. Geklaut? Ja, gemobst, gestemmt, gepatscht, gekrampft, abgestaubt, gerupft oder bitte, wenn Sie es besser verstehen, entwendet. Aber meine Herren, ich muss doch bitten. Sie bringen mich da in eine entsetzliche Lage. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich müsste eigentlich die Polizei verschonen. Ja, du hast jetzt genug gequasselt, Joshua Benedikt Sträubenguss. Jetzt bin ich mal dran, also pass mal auf. Ich bin im Besitz einiger Aufzeichnungen von Jim Cooper. Hä? Ja, der Jim Cooper, ist der Name ein Begriff, ja? Jim Cooper? Ja, Jim wie Jim und Cooper wie, noch eben wie Cooper. Ich weiß nicht. Aber natürlich, Sie wissen sehr gut. Seit Jahren verhökern Sie den Schmuck, den Jim Coopers Bande geklaut hat. Falls Sie Unterlagen sehen wollen, Mr. Sträubenguss, ich kann sie Ihnen jederzeit vorlegen. Ja, das heißt... Dass ich authentische Beweise dafür habe, dass Sie Hehlergeschäfte für Mr. Cooper durchgeführt haben. Joshua... Sie wollen mich erpressen? Aber keineswegs. Ich möchte, dass Sie für mich den Schmuck der Familie Chine verkaufen. Tut mir leid, mein Herr. Sagen Sie mir bitte Ihren Preis. Ja, was kann der Schmuck wert sein? Nicht der Preis für den Schmuck, ich meine den Preis für die Beweisstücke, mit denen Sie mir drohten. Ich bin bereit, Ihnen dafür eine angemessene Summe zu zahlen, aber... Verstehen Sie bitte, ich bin nicht bereit, für Sie zu arbeiten. Das sind mir eine harte Nuss, mein Lieber. Warum denn nicht? Darf ich offen reden? Oh, bitte, machen Sie sich ruhig frei. Es ist wegen Mr. Cooper. Wenn er erfährt, dass ich für einen Konkurrenten arbeite, bin ich für ihn abgeschrieben. Und in seinem Vokabular ist das gleichbedeutend mit Tod. Ja, das ist ein unangenehmer Zustand, aber Jim Cooper sitzt im Kittchen. Ja, nicht für lange Zeit. Und ich möchte nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Ja, wer tut das schon gerne? Also wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, Joshua Benedikt. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als für mich zu arbeiten. Oh nein, Sie können mich nicht zwingen. Nein. Nein. Haben Sie so viel Angst vor Jim Cooper, dass Sie es riskieren würden, bei der Staatsanwaltschaft wegen Hehlerei angezeigt zu werden? Jedermann hat Angst vor Mr. Cooper. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, mein Herr. Was versprechen Sie sich von dem Geschäft? Gut, einige zigtausend Dollar und als nette kleine Zugabe für meine Braut eine Halskette von funkelnden Diamanten. Von wie Sie das? Funkelnden Diamanten eine Kette. Ja, ja. Sie kennen Jim Cooper nicht. Von bleiernen Kugeln einen Kranz, das ist es, was Sie bekommen. Er ist der mächtigste Mann unserer Stadt. Ja. Wenn der aus dem Gefängnis wieder herauskommt, erledigt er Sie wie unser eins eine Fliege an der Wand. Was Sie nicht sagen. Fliege an der Wand ist gut. Also überlegen Sie sich meinen Vorschlag, mein Herr. Naja, also glauben Sie mir, Mr. Sträubenguss, es wäre für beide Teile besser, wenn Sie sich meinen Vorschlag überlegen. Für mich gibt es nichts zu überlegen. Naja, schön. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das ist mein letztes Wort. Ihr vorletztes, Joshua. Ich möchte wetten, Ihr vorletztes. Dickie Dick Dickens hatte recht. Das letzte Wort sprach Mr. Joshua Benedikt Sträubenguss erst am nächsten Morgen. Oh, du mein Schreck! Oh. Als er nämlich sein Geschäft betrat, musste er feststellen, dass dieses während der Nacht ausgeraubt worden war. Du lieber Himmel! Ja, was ist denn hier passiert? Geplündert haben sie uns, Mr. Sträubenguss. Nicht einen Manschettenknopf haben sie übrig gelassen. Beide Tresors sind aufgebrochen. Die Vitrinen sind ausgeraubt. Ja, sogar die Auslage im Fenster ist gestohlen. Stattdessen steht jetzt dort ein Schild. Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, damit nur ja niemand vorzeitig Verdacht das schöpft. Das ist ja eine Katastrophe, Jean. Ich bin erledigt. Ich bin ruiniert. Sehr wohl, Mr. Sträubenguss. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, mein Herr. Ja, wir haben leider geschlossen, bedauere Sie. Jean, haben Sie schon die Polizei gerufen? Ich wollte es gerade tun, Mr. Sträubenguss, aber da kamen Sie ja, auch dann schon. Holen Sie das bitte sofort nach. Das würde ich lieber nicht tun, guter Mann. Bitte? Ich sagte, das würde ich lieber nicht tun, guter Mann. Verzeihung, Mr. Sträubenguss, dieser Herr ist Mistag. Ach ja, Sie sind... Sie waren ja gestern Abend schon mal hier. Mit dem Herrn, der mir diesen seltsamen Vorschlag gemacht hat. Jawohl, stimmt, genau. Ja, sagen Sie bitte Ihrem Bekannten, dass ich leider im Augenblick überhaupt nichts für ihn tun kann. Sie sehen ja selbst, die Lage hat sich über Nacht völlig verändert. Ich weiß. Deswegen denkt ja mein Bekannter, es wäre für Sie vielleicht ganz günstig, wenn Sie jetzt den Familienschmuck von Mrs. Chine so gewissermaßen als neuen Grundstock ins Geschäft stecken könnten. Was, Ihr Bekannter weiß schon, was heute Nacht hier geschehen ist? So freilich. Und er wäre auch bereit, Ihnen 3/4 der konfiszierten Ware zurückzuerstatten. Was? Ja, das restliche Viertel müsste er für seine Bemühungen einbehalten. Für seine Bemühungen? Für seine Bemühungen einbehalten? So eine Unverfrorenheit, so eine Frechheit, da bleibt dann ja die Sprache weg. Ja, es ist immer wieder verblüffend, auf was für Ideen der Junge kommt. Also, wenn Sie mich fragen, ich finde seine Ideen einfach genial. Dieser Kerl raubt mich aus und bietet mir großzügig 3/4 meines eigenen Besitzes an, wenn ich mich bereit erkläre, Hehlergeschäfte für ihn zu machen. Sie müssten sich allerdings verpflichten, auf eine Dauer von mindestens 5 Jahren für ihn zu arbeiten. Sonst ist das Geschäft für ihn uninteressant. Uninteressant? Das wird ja immer besser. Ja. Das meint mein Bekannter auch. Unsere Zusammenarbeit wird sich im Laufe der Zeit verbessern. Und was geschieht, wenn ich ablehne? Oh, guter Mann, können Sie sich das nicht denken? Erstens sehen Sie von Ihrem Besitz nicht das kleinste Stückchen wieder. Zweitens erhält die Polizei einen kurzen, aber sehr instruktiven Brief. Was für ein Brief? Aus ihm wird hervorgehen, dass der gute Mr. Sträubenguss seit Jahren das Diebesgut von Jim Coopers Verbrecherbande veräußert. Und dann verlieren Sie außer Ihrem Besitz auch nur ihre Freiheit. Und wieso? Schätze, 5 bis 6 Jährchen. Ne? Das wäre doch schade, ne? Also das ist doch die größte Unverschämtheit, die mir je passiert ist. Ja. Das war eine Spezialität von dem Jungen. In Bubenstreichen ist er unschlagbar. Na, also nehmen Sie an. Ein Glas Wasser. Jean! Sehr wohl, Mr. Sträubenguss. Mir ein Glas Bier, bitte. Ja, er nahm an. In Anbetracht der gegebenen Tatsachen hatte er auch kaum eine andere Wahl. Er nahm den Familienschmuck der Mrs. Chine in Kommission und erhielt 3/4 der aus seinem Geschäft gestohlenen Wertsachen zurück. Das restliche Viertel behielt Dickie Dick Dickens zur Abdeckung seiner Handelsunkosten ein. Tags darauf bot er es dem zweiten Hehler zum Verkauf an, den er auf Jim Coopers Liste entdeckt hatte. Einem wohlhabenden Juwelier aus der Altstadt namens Henry Popkins. Auch er weigerte sich zunächst. Auch bei ihm wurde eingebrochen. Auch er erhielt 3/4 seines Besitzes zurück, unter der Bedingung, dass er Dickies Ware in Kommission nahm und auch fürderhin für ihn tätig war. Mit dem letzten Viertel des Henry Popkins köderte Dickie Dick Dickens den nächsten Hehler auf Jim Coopers Liste. Dieser Juwelier machte die gleichen Erfahrungen wie seine beiden Kollegen. Und so ging denn das Spiel munter fort, bis auch der letzte der 16 Hehler auf Jim Coopers Liste bedient war. Sein restliches Viertel wiederum brachte Dickie Dick Dickens bei Joshua Benedict Sträubenguss unter, und so war denn die Kette geschlossen. Die betroffenen Juweliere waren übrigens nicht die einzigen, die dieser allgemein nützlichen Tätigkeit von Dickie Dick Dickens keinen rechten Geschmack abgewinnen konnten. Hinter den Mauern und Gittern des Chicagoer Stadtgefängnisses rumorte gleichermaßen der Geist der Unzufriedenheit. Täglich um 13 Uhr werden die Häftlinge der Abteilung C für Untersuchungsgefangene zur Abfütterung in den großen Speisesaal geführt. Und wir werden Zeugen einer dramatischen Unterhaltung zwischen Jim Cooper, dem inhaftierten Gangsterboss, und zwei Leuten aus seiner Bande. Schlangenfraß. Ja, Chef. Oh, wenn ich sie ihm heimzahlen könnte, der uns das eingebrockt hat. Ich gebe die Hälfte meines Vermögens. Ich gebe 2 Jahre meines Lebens. Ich würde meine Frau dazu geben. Voll Teufel. Aber Kollegen, damit dass wir uns überlegen, was wir geben würden, kommen wir nicht weiter. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Wir sitzen fest. Quatsch. Haben schon mehr Leute im Gefängnis gesessen und sind wieder rausgekommen. Bei mir hat's das letzte Mal 5 Jahre gedauert. Ruhe dort hinten. Keine Unterhaltung. Herr Direktor, wir wünschen uns nur guten Appetit. Jawohl. Kollegen, wir müssen rauskriegen, wem wir das zu verdanken haben. Mhm. Nun, wir wissen, dass es Dickie Dick Dickens war. Aber wir wissen auch, dass Jim Cooper es noch nicht wusste. Und ich sage dir, Chef, das kriegen wir nie raus. Jedenfalls so lange nicht, wie wir im Knast sitzen. Du hast eben keine Fantasie, Jefferson. Du bist beschränkt, du kannst eben nicht denken. Du hast nötig. Spuck nur große Töne. Haha, der mächtige Jim Cooper. Lässt sich aufs Kreuz legen, dass es nur so kracht, reißt uns alle mit hinein und hinterher sind wir nicht intelligent genug. Ruhe, Jefferson, kein Krach hier. Das habe ich gern. Nennen Sie Chef unserer Organisation, markiert den dicken Friedrich, haut uns alle in die Pfanne, aber wir können nicht denken. Halt die Fresse, Jefferson, ja? Doch keinen Sinn, dass wir uns jetzt streiten. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sitzen in gar keinem Boot, wir sitzen im Knast, merkt er das endlich? Und daran bist ganz allein du schuld. Oh. Jefferson, das hat doch keinen Sinn. Oh, lass ihn schon, Harry. Er kapiert's nicht. Er ist ihm zu blöd. Zu blöd? Du, noch ein Wort und ich ramme dir das Essbesteck zwischen die Rippen. Wie man leicht merkt, litten die Häftlinge an eindeutig nachweisbaren Symptomen der Gefangenenpsychose. Eine Erscheinung, die in damaliger Zeit noch in fast allen Strafanstalten Amerikas sehr häufig zu beobachten war. Dies ist durchaus verständlich, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass damals die modernen Errungenschaften des sozialistischen Wohlfahrtsstaates noch vor den Toren der Gefängnisse Halt machten. So gab es in jener Zeit für die Inhaftierten noch keinerlei repräsentative Sportveranstaltungen und Tanzvergnügen, die Zellen waren noch nicht mit Fernsehapparaten ausgestattet. Unter anderem deshalb, weil das Fernsehen noch nicht erfunden war. Ja, sogar einfache Radiogeräte gab es nur mit Sondererlaubnis. Kino höchstens 2-mal die Woche und der Kuchen zum täglichen Nachmittagskaffee wurde noch ohne Schlagsahne gereicht. Eine Fülle von unnötigen Härten also, die natürlich einen bedauernswert labilen Nervenzustand der Sträflinge zur Folge hatte. Kein Wunder, dass in einer solch gespannten Atmosphäre bei den Mahlzeiten kaum eine produktive Diskussion in Gang geraten wollte. 24 Stunden später. Schlangenfraß. Ja, Chef. Wenn ich bloß wüsste, wem wir das zu verdanken haben, dem würde ich den Kragen umdrehen. Ich würde ihn mit dem Rasiermesser in kleine Scheibchen schneiden. Und ich würde diese Scheibchen meinen Hühnern zum Fraß vorwerfen. Ruhe dort! Keine Unterhaltung bei Tisch! Herr Oberdirektor, wir wünschen uns nur guten Appetit. Ja. Lasst mich bloß hier rauskommen, Kollegen. Ich finde schon den Burschen. Und dann sollt ihr mal sehen, wie schnell einer sterben kann. Wie willst du das anstellen? Wenn man gelernt hat, nachzudenken, Idiot, ist das gar nicht so schwer. Bis jetzt hat uns deine berühmte Nachdenkerei nur in den Kasten gebracht. Rede doch keinen Unsinn, Jefferson. Was heißt denn hier Unsinn? Bist du auch schon so behämmert, dass du dich nicht mehr erinnern kannst? Wer hat uns denn zu der Feier in der Shotgun Barrel Hall eingeladen? Jim Cooper, unser Chef. Ja. Wer hat dort große Töne geredet, während draußen unsere Autos gestohlen wurden? Jim Cooper. Wer hat uns zu der Gebrauchtwagenhandlung rausgeführt? Jim Cooper. Und wer hat nicht gemerkt, dass das alles nur eine Falle war? Wieder Jim Cooper. Du hast ja einen Vogel, Jefferson. Irgendjemand hat unsere Autos geklaut, schön. Irgendjemand hat sie zu der Gebrauchtwagenhandlung rausgefahren, wieder schön. Und derselbe Kerl hat uns bei der Polizei verpfiffen, als wir unsere Wagen abholen wollten. Findest du das vielleicht auch noch schön? Nein, aber Jim kann doch nichts dafür. Nee, kann er nicht. Wer ist denn unser Chef, hä? Er behauptet doch immer, dass er alle Intelligenz für sich allein gemietet hat. Warum geht er denn zu einem Kerl auf den Leim, hä? Weil er ihm nichts taugt, weil er unfähig ist, ein Hatzwurst ist er. So, nimm dich zusammen, du Flegel. Wir sind ja hier in Gesellschaft. Flegel? Hast du das gehört, Harry? Flegel, hat er gesagt. Du, ich geb dir deinen Flegel, du Hanswurst. Du, hier hast du deinen Flegel. Was ist denn dort schon wieder los? Was machen Sie mit Ihrem Essen, Jefferson? Der füttert mich. In einem Wutanfall hatte Jefferson seinem Chef den Blechnapf mit der dampfenden Grünkohlsuppe samt Fleischeinlage über den Kopf gestülpt. Was übrigens dem Haarwuchs des inhaftierten Unterweltsfürsten nicht sonderlich gut bekommen sein soll. Offensichtlich litt der bemitleidenswerte Jefferson besonders stark unter der Gefangenenpsychose. 24 Stunden später... Schlangenfraß. Ja, Chef. Was regst du dich auf? Es gibt jeden Tag dasselbe. Mir schmeckt's jeden Tag schlechter. Mir schmeckt hier manches andere auch jeden Tag schlechter. Das kannst du mir glauben. Das ganze Untersuchungsgefängnis schmeckt mir miserabel. Es hat doch keinen Sinn, dass wir uns darüber aufregen. Sinn hat's nicht, aber Wut habe ich doch. Verdammt nochmal, bringt uns alle in den Knast und beklagt sich übers Essen. Für dich ist dieser Schlangenfraß gerade gut genug. Sag mal, willst du schon wieder stänkern, Jefferson? Du, ich warne dich. Aha, habt ihr das gehört? Er warnt mich. Der Herr Chef reißt seinen Schnabel auf bis zum Bauchnabel. Dabei ist er selbst so dumm wie eine Portion Hackbraten. Jetzt ist aber Schluss, Jefferson. Jetzt hältst du deine Fresse, du. Jetzt ist Schluss? Wie? Jetzt fängst du erst an, du. Gefangenenpsychose. 24 Stunden später. Schlangenfraß! Fängst du schon wieder damit an, du Hanswurst, du Schlammbeißer, du Puppen! Ruhe! Hinsetzen! Wollt ihr mal wieder auf eure Plätze gehen? Hinsetzen, hab ich gesagt! Auf! Herr Direktor! Na, was ist denn um Himmels Willen? Meuterei! Was? Block C, Speisesaal. Sind Sie verrückt? Bei den Untersuchungsgefangenen. Mann, Sie sind ja toll. Es herrscht ein unsagbarer Tumult. Sofort sämtliche Sicherungsmaßregeln treffen. Ja. Alle verfügbaren Wachmannschaften in Block C. Alarm! Alarm! Meuterei in Block C. Die Häftlinge haben die Wachen entwaffnet und stürmen auf den Gefängnishof. Los, Leute, mir nach. Ja. Immer an der Mauer entlang. Ohne Furcht voran. Ja. Wer zurückbleibt, ist ein Feigling. Wer zurückbleibt, ist ein Feigling. Achtung! Hier spricht der Gefängnisdirektor. Die Häftlinge werden aufgefordert, sich sofort und widerstandslos in ihren Block zurückzubegeben. Das Wachpersonal hat Anweisung, im Notfall von der Waffe Gebrauch zu machen. Merkt dich auf den Blödsinn, Kollegen! Mir nach! Hallo, weiter! Wieder frei! Die Leute sind unter Anruf. Wir können sie nicht unter Kontrolle bekommen. Das ist doch Sie sind in die Waffenkammer eingedrungen. Ja, zum Teufel. Wie konnte denn das passieren? Die Häftlinge haben sich in Besitz von Waffen gebracht, Herr Direktor. Wenn wir jetzt schießen, gibt es ein fürchterliches Blutbad. Und schließlich sind es doch nur Untersuchungsgefangene. Nein. Wir schießen nicht. Vielleicht können wir sie doch zur Vernunft bringen. Herr Direktor! Sie haben die Wachen überwältigt. Ja, sind Sie denn völlig des Teufels? Und jetzt sind Sie dabei, eine Sprengladung am Gefängnistor anzubringen. Das ist doch Wahnsinn! Sie werden das Tor in die Luft sprengen. Was war denn das? Verzeihung, Sie haben es in die Luft gesprengt, wollte ich sagen. Die Tore sind offen! Die Gefangene brechen aus! Einsatzgruppen bereit machen! Jawohl! Die Ausbrecher müssen mit eingefangen werden. Sofort alle Polizeidienststellen benachrichtigen. Jawohl. Überfallkommandos in Bewegung setzen. Jawohl. Armee und Luftwaffe benachrichtigen. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Großalarm! 24 Stunden später. Die Ruhe ist wiederhergestellt. Die Häftlinge des Block C nehmen wie gewöhnlich ihr Mittagessen zu sich. Allerdings klaffen in ihren Reihen einige Lücken, doch das merkt man kaum. Ruhig, als sei nichts gewesen, löffeln die Gefangenen ihre Suppe. Grünkohl mit Fleischeinlage. Gut für den Magen, schlecht für den Haarwuchs. Im Direktionszimmer der Strafanstalt hingegen geht es nicht so ruhig zu. Na, hören Sie mal, lieber Direktor, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja. Herr Bezirksstaatsanwalt, ich bedauere diesen Vorfall ungemein. Das nützt mir auch nichts. Zum Glück haben wir keine Verluste zu beklagen. Sonst wäre ich meinen Posten auch losgeworden. Jawohl. Mein Konto ist in letzter Zeit reichlich überzogen. Wir haben im letzten Monat gerade Verluste genug gehabt. Tja. Die Schlacht in Jim Coopers Villa hat uns 6 Tote und 22 Verletzte gekostet. Naja, Kommissar Hillbilly ist Gott sei Dank über den Berg. Tja. Es hat verdammt viel Wirbel gegeben in der Chicagoer Unterwelt. Woran mag das bloß liegen? Das lässt sich schwer sagen. Aber nun berichten Sie mal, was ist mit den Ausbrechern geschehen? Insgesamt sind 107 Leute ausgebrochen. Was, 107? Das sind ja fast sämtliche Insassen der Abteilung C. Ja, bis auf 5 Unentwegte. Denen hat es bei uns so gefallen, dass sie sich nicht trennen konnten. Sie müssen die Rationen kürzen, Direktor. Sonst macht das Schule und ganz Amerika lässt sich verhaften. Na und weiter? 107 Männer sind also ausgebrochen. Unseren Einsatzgruppen, den Überfallkommandos der Polizei und dem zu Hilfe gerufenen Militär ist es gelungen, 92 Häftlinge wieder einzufangen. Aha. Sie essen zurzeit im Speisesaal und, wie ich höre, geht alles seinen gewohnten Gang. 15 Häftlinge befinden sich also noch in Freiheit? Ja. Geben Sie mir mal die Personalien her. Hier. Ärgerlicherweise befindet sich ein Mann unter diesen 15, auf dessen Wiederergreifung Sie allergrößten Wert gelegt hätten, Herr Bezirksstaatsanwalt. Was? Meinen Sie etwa? Ja, ich meine... Jim Cooper. Jim Cooper. Jim Cooper, ein wichtiger Mann für die Polizei. Ein gefährlicher Mann für Dickie Dick Dickens. Wir erinnern uns, was Joshua Benedikt Sträubenguss gesagt hatte. Sie kennen Jim Cooper nicht. Von bleiernen Kugeln einen Kranz, das ist es, was Sie bekommen. Er ist der mächtigste Mann unserer Stadt. Wenn der aus dem Gefängnis wieder herauskommt, erledigt er Sie wie unser einzelne Flieger an der Wand. Und Jim Cooper war aus dem Gefängnis herausgekommen. Und was vielleicht das größte Unheil für Dickie Dick Dickens war, er hatte keine Ahnung davon. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bestätigt er diesen höchst fatalen Umstand ausdrücklich. Ich hatte, so schreibt er wörtlich, keine Ahnung davon. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wollen nicht verhehlen, dass wir nur mit Furcht und einiger Beklemmung der Zukunft unseres Dickie Dick Dickens entgegensehen. Wird es ihm diesmal gelingen, sich der unbarmherzig niederschlagenden Pranke des mächtigen Jim Cooper zu entwinden? Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.